Ein Sprecher des Außenministeriums der DEVRK gab am 24. Mai einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur Antworten auf die Fragen im Zusammenhang damit, dass sich in Syrien schwere Terroraktionen ereigneten. Am vergangenen 23. Mai, so sagte der Sprecher, übten die Terroristen in der Stadt Tartus und der Stadt Zabulla von der Provinz Latakia mehrmalige Selbstmordattentaten aus, die über 100 Toten und Verwundeten forderten. Das ist ein Produkt der gemeinen Verschwörung der Terroristen und deren Helfer mit dem Ziel, die friedliche Lösung der Syrien-Krise zu verhindern und den Anstrengungen der syrischen Armee und Bevölkerung für den Schutz der Souveränität, territorialen Integration und Sicherheit Hindernisse zu stellen. Gegen den Terror aller Formen vorzugehen, ist der konsequente Standpunkt der Regierung der DEVRK. Wir erweisen der Regierung der Arabischen Republik Syrien und dem syrischen Volk im gerechten Kampf für die Zurückweisung der Provokationen und Aggressionen der feindseligen Kräfte und für die Sicherheit, Stabilität und territoriale Integrität des Landes noch einmal volle Unterstützung und Solidarität.